Frühstück. Übung 10. Hören Sie. Notieren Sie die Bestellung. Was wünschen Sie? Ich nehme ein Frühstück Nummer 4 mit Kaffee, bitte. Und was möchtest du? Ich möchte ein Frühstück Nummer 2, bitte mit Tee. Bitte sehr? Ich nehme ein Croissant, ein Ei und einen Kaffee. Was bekommst du? Ich bekomme ein Frühstück Nummer 2 und einen Orangensaft.